Mektup, alles steht geschrieben, Baby. Zeit Geduld, Tag für Tag, Zeit vergeht, ja, denn alles steht geschrieben, Baby. Mektup, alles steht geschrieben, Baby. Zeit Geduld, Tag für Tag, Zeit vergeht, ja, denn alles steht geschrieben, Baby. Rein Musik an, ich bin in Trance, keiner kommt an mich heran. Doch es ist hart, der Erfolg hat mich im Bann. Außer mein Ziel, lass ich nichts an mich heran. Nicht zu viel hassen, keine bösen Blicke, Puto, alles ist geschrieben. Geh bitte weg mit deinen negativen Fake-Intrigen. Sie wollen mich liegen, sehen, nicht verbiegen. Doch nur Gott richtet mich, denn alles steht geschrieben. Immer weiter vor, übers Meer, Kapitän. Doch es gibt noch vieles mehr, außer Zahlen sehen. Laber mich nicht voll, Puto, ich wollte gerade gehen. Lass deine Fake-Geste, Negro, denn ich zahle eh. Schieb einen anderen Film, Negro, andere Ebene. Guck, die Tage rennen, Puto, denn ich lebe schnell. Erfolg ist Glücksgefühl, mach die kalte Seele hell. Guck, alles steht geschrieben, Mama, nicht mehr kriminell. Alles steht geschrieben, Baby. Zeit Geduld, Tag für Tag, Zeit vergeht, ja, denn alles steht geschrieben, Baby. Mag du, alles steht geschrieben, Baby. Zeit Geduld, Tag für Tag, Zeit vergeht, ja, denn alles steht geschrieben, Baby. Yeah, yeah, yeah. Nero, will es, krieg es, Business, Berlin, Wildnis, hoff ich, bring es. Früher, Tickgift, Lucio, bin es, sag mir bitte, was ist Realness? Die Brise, alles steht geschrieben, Baby. Hoch, tief, alles steht geschrieben, Baby. Gedanken weg, paffen, Weltkarten, Ruheplatten. Steig auf in Etappen, pat, pat, durch viel machen. Mit Patte kommen Ratten, wenig Ahnung, viel quatschen. Dich vorher gar nicht kannten, wollen auf einmal viel haben. Nie Taten, wichtig machen, viel sagen. Doch ich scheiß auf euch und zähl meine Kreditkarten. Schieb einen anderen Film, Negro, andere Ebene. Guck, die Tage rennen, Puto, denn ich lebe schnell. Erfolg ist Glücksgefühl, mach die kalte Seele hell. Guck, alles steht geschrieben, Mama, nicht mehr kriminell. Alles steht geschrieben, Baby. Zeit Geduld, Tag für Tag, Zeit vergeht, ja, denn alles